29. Kapitel. Noch einmal der schwarze Fleck. Die Beratung der Meuterer hatte eine ziemliche Zeit gedauert, als einer von ihnen wieder in das Haus kam und mit einer Wiederholung desselben Kratzfußes, der mir etwas Höhnisches zu haben schien, die Bitte aussprach, ihm für einen Augenblick die Fackel zu leihen. Silver sagte kurz ja, und der Abgesandte entfernte sich wieder mit der Fackel, so dass wir nun ganz im Finstern saßen. »Es zieht eine Brise auf, Jim«, sagte Silver, der jetzt sehr freundlich und vertraulich mit mir sprach. Ich trat an die nächste Schießscharte und blickte hinaus. Die Holzkohlen des großen Feuers waren beinahe ausgebrannt und glühten so dunkel und schwach, dass ich wohl verstehen konnte, warum die Verschwörer eine Fackel zu haben wünschten. Etwa auf dem halben Wege nach der Einzäunung hinunter standen sie in einer Gruppe beisammen. Einer hielt die Fackel, ein anderer lag in ihrer Mitte auf den Knien und ich sah die Klinge eines offenen Messers in seiner Hand und sie funkelte in dem Mondschein und dem Fackellicht. Die übrigen beugten sich alle etwas vornüber, wie wenn sie dem Knienden bei seinem Tun zusähen. Ich konnte gerade jeden erkennen, dass er in der einen Hand das Messer und in der anderen ein Buch hatte, und ich wunderte mich darüber, wie etwas so Merkwürdiges wie ein Buch hatte in ihren Besitz kommen können. Da sprang der Kniende wieder auf und die ganze Gesellschaft ging auf das Blockhaus zu. »Da kommen Sie«, sagte ich, und dann nahm ich meine frühere Stellung wieder ein, denn es schien mir unter meiner Würde zu sein, wenn Sie fänden, dass ich Sie beobachtete. »Na, lass Sie mal kommen, Jungs, lass Sie mal kommen«, sagte Silver fröhlich. »Ich hab noch einen Schuss in meiner Flinte.« Die Tür öffnete sich und die fünf Leute, die dicht davor auf einem Klumpen standen, schoben einen von ihnen vorwärts. Unter anderen Umständen wäre es ein komischer Anblick gewesen, wie er langsam näher kam, bei jedem neuen Schritt zögernd, aber dabei die geschlossene rechte Hand immer vor sich hinstreckend. »Komm mal her, Junge«, rief Silver. »Ich werde dich nicht fressen.« »Gib's mal her, Schafskopf. Ich kenne die Regeln. Was meinst du denn? Ich werde doch einem Abgesandten nichts zuleide tun.« Durch diese Worte ermutigt, trat der Pirat mit schnelleren Schritten näher, drückte Silver irgendetwas in die Hand und eilte dann noch hurtiger wieder hinaus und zu seinen Kameraden zurück. Der Schiffskoch sah sich das Ding an, das ihm überreicht worden war, und bemerkte dann, der schwarze Fleck. Ich dachte es mir. Wo habt ihr denn wohl das Papier hergekriegt? Ach so. Aber hört mal, das bringt kein Glück. Ihr seid hingegangen und habt es aus einer Bibel rausgeschnitten. Wer ist denn so ein Narr und zerschneidet eine Bibel? Na, seht ihr, rief Morgan, da haben wir's. Was sagte ich? Nix Gutes nicht, wird danach kommen, sagte ich. Na, das habt ihr nun untereinander abzumachen, begann Silver wieder. Ihr werdet nun wohl alle baumeln, rechne ich. Was für ein Schafskopf hatte denn eine Bibel? Das war Dick, sagte einer von ihnen. So, so, Dick war das. Dann soll Dick sich mal aufs Beten legen. Glück wird er nicht mehr haben, der Dick. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Aber jetzt mischte der lange Mann mit den gelben Augen sich ein und sagte, »Lass das Geschwätz, John Silver. Diese Mannschaft hat dir den schwarzen Fleck geschickt, wie in voller Versammlung nach Recht und Billigkeit beschlossen war. Dreh es um, wie es recht und billig ist, und sieh dir an, was da geschrieben steht, und dann kannst du sprechen.« »Dankeschön, George«, antwortete Silver. »Du warst immer fix in Geschäften und weißt die Regeln auswendig, George, wie ich mit Vergnügen bemerke. Na, was ist es denn?« »Aha, abgesetzt. Also das ist es. Sehr hübsch geschrieben, keine Frage. Gewiss und wahrhaftig, wie gedruckt. Deine Handschrift, George? Sieh mal an. Du wirst ja richtig der erste Mann bei der Mannschaft hier. Sollte mich gar nicht wundern, wenn du nächstens Captain würdest. Ach, sei doch so gut und gib mir noch mal die Fackel. Meine Pfeife hat keine Luft.« »Hör mal«, rief George, »halte lieber die Mannschaft hier nicht zum Besten. Du bist ja ein großer Spaßvogel, wie du selber glaubst, aber mit dir ist es jetzt aus. Und du wirst vielleicht so gut sein und von deinem Fass herunterkommen und mit abstimmen.« »Ich glaubte, du sagtest, dass du die Regeln kenntest«, antwortete Silver verächtlich. »Jedenfalls, wenn du die Regeln nicht kennst, so kenne ich sie, und ich bleibe hier sitzen. Und ich bin immer noch euer Captain, merkt euch das. Und warte, bis ihr mit euren Beschwerden herauskommt, und in der Zwischenzeit antworte ich euch, dass euer schwarzer Fleck keinen Zwieback wert ist. Was dann weiterkommt, werden wir sehen.«